Oh, die Außentreppe steht ja schon wieder drin. Achtung, Achtung, hier spricht die Fritz-Zentrale. Ah. Es folgt ein wichtiger Sicherheitshinweis für alle Fritz-Mitarbeiter. Oh. Das trägt Fritz-Mitarbeiter. Das trägt Fritz-Mitarbeiter. Oh, oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das trägt Fritz-Mitarbeiter. Was denn nun schon wieder? Die Zentrale zentralt nicht mehr richtig. Tritt doch einfach mal gegen den zentralen Lautsprecher, Max. Mit dem Fuß und Wucht. Hinweis für alle Das Treten gegen den zentralen Lautsprechermast ist strengstens untersagt, da der Mann, der den Mast repariert, sonst herunterfallen könnte. Fritz. Und das hört man. Nummer 277, Riotiert. Hallo und herzlich willkommen zum 277. Kompott, den ich ohne Riots, dafür mit jeder Menge Regen, am heutigen total verregneten Freitag, dem 12. August 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir... It is 10:52. Jawohl, gerade geworden. Und dadurch, dass es so doll geregnet hat, bin ich heute gar nicht groß durch die Gegend gefahren, sondern die ganze Zeit hier in Öhendorf rumgewuselt. Und trotzdem hat es jede Menge Regen gegeben, aber mein Problem ist, dass jetzt nämlich in bummelig einer halben Stunde eine Regenfront kommt, die mir zu groß ist. Aber ja, das Intro stammt mal wieder aus der Fritz-Intro-Kiste, der Lautsprechermast. Aber ja, und wie euch aufgefallen sein darf, ist diese Woche kein Shuttle im Intro versteckt, weil, nö, muss ja nicht mehr. So, ansonsten gibt es aber die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive Space-Meldungen und Mafia. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, beziehungsweise Space, Tech, Mafia. In ungefähr dieser Reihenfolge, in der sich Space-Meldungen versteckt haben. Ja, es kommen auch mal wieder Shuttles drin vor, aber nicht irgendwie im positiven fliegenden Sinne, sondern mehr so im am Boden sich treffenden Sinne. Und mehr. Plitsch, platsch, 17 Grad, Heavy Rain, angeblich partly sonniger. Nö, milde Grüße. Ich habe schon nachgeguckt, ab 11 wird es noch pissiger. Von daher, deswegen nehme ich jetzt hier schon wieder auf. Da bin ich wieder. Was war das? Ja, genau, 10.10 Uhr. Die 17 Grad fühlen sich je nach Anwendung an wie 20 oder 17. Wenn man nass ist, allerdings eher kälter. Ja, das, was hier so nach Regen klingt, das ist auch Regen. Jede Menge davon. Aber ich habe schon nachgeguckt, das soll angeblich irgendwie nur ein relativ kurzes, fettes Regengebiet sein. Und dann soll es wieder besser werden, und bevor es dann nochmal richtig eklig wird. Und deswegen bin ich auch schon wieder da. Mit der Technik-Ecke. Die da erstmal eine Space-Ecke hat, als wir da nämlich Marswasser hätten. Nämlich die NASA hat letzten Freitag noch große Pressekonferenz gemacht. Sie haben beim Auswerten von Bildern von Mars Reconnaissance Orbiter haben sie schmale, dunkle Strukturen auf der Marsoberfläche gefunden haben, die Hinweise auf salziges Wasser sein sollen. Weil normales Wasser würde bei den Druckverhältnissen, die es da hat, schlichtweg viel zu schnell sich in den gasförmigen Aggregatzustand verwandeln und nicht mehr sichtbar sein. Und also sie haben da irgendwie bei einem Krater am Rand Strukturen gefunden, die sehen aus und ändern sich auch irgendwie im Laufe der Zeit, als wäre da irgendwie Wasser, so flüssiges Wasser. Und zwar jetzt flüssiges Wasser. Und nicht irgendwie, was sie ja ohnehin schon wissen, dass da irgendwie vor Ewigkeiten schon mal Wasser gewesen wäre. Weil, warum sie sich da drauf stürzen, ist relativ einfach. Wenn sie irgendwo nachweisen können, dass es Wasser gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass in der Nähe von dem Wasser auch irgendwie Leben sein könnte. Wobei mir ist das hier gerade im Moment viel zu viel Wasser. Aber ja, und Leben, das ist ja so das, wonach sie die ganze Zeit suchen. Und von daher sind sie da also jetzt irgendwie an die Presse gekullert mit und ja, mal gucken. So, da gab es dann auch gleich Widerspruch, nein, das sei gar kein Wasser und das wären ganz andere Effekte und tralali. Aber also NASA ist zumindest der Meinung, sie hätten möglicherweise Wasser gefunden auf dem Mars. das nehme ich jetzt einfach mal so hin und sage, schön für euch. Zu sehen sind dunkle, sich verändernde Linien an einigen Hängen der Südhalbkugel des Planeten, jeweils zwischen einem halben und fünf Metern breit. Besonders häufig tauchen sie auf Bildern der wärmeren Marsjahreszeiten auf. Über den Fund berichten die Forscher in der Universität von Tucson, Arizona im Fachmagazin Science. Bewiesen ist allerdings nicht, dass es Wasser ist. Sie haben halt nur die Bilder. Beweisen ist klar, könnten sie es erst, wenn sie da irgendwie eine Probe hinschicken würden, die dann ein Gerät hinschicken würden, was nachgucken würde und sagen würde, hier flüssiges Wasser, da. Beweis. So, dann ist auch letzten Freitag die Jupiter-Sonde Juno gestartet. Die NASA hat eine Sonde zur Erforschung des Planeten Jupiter auf ihre jahrelange Reise geschickt. Die solarbetriebene Juno soll den Gasriesen 2016 erreichen und ihn dann ein Jahr lang umkreisen. Nach NASA-Angaben hatte es kurz vor dem Start Probleme mit der Heliumversorgung gegeben, weswegen sie nämlich den Startzeitpunkt immer weiter nach hinten geschoben haben. Allerdings im Gegensatz zu einem Shuttle-Start hatten sie da irgendwie ein knapp einstündiges Startfenster. Und konnten von daher da lustig den Termin einfach ein bisschen schieben, bis sie dann irgendwann alles soweit okay hatten. Und dann sind sie gestartet und sind jetzt auch sauber ins All gekommen. Orbit wäre ja falsch, die sind ja nicht in einem Orbit. Und da machen sie jetzt irgendwie, also sie brauchen auch unter anderem deswegen so lange, weil sie noch irgendwie das eine oder andere Flyby-Manöver noch brauchen. Aber ja, das Übliche. Ja, und Jupiter ist irgendwie der eine Planet, wo es keine menschliche Sonde gibt, die da jetzt schon irgendwie intensiver gewühlt hätte, was da nun eigentlich ist. So irgendwie das letzte Mal, dass da irgendwas Größeres vorbeigeflattert wäre, das wären irgendwie, lasst mich lügen, Voyager? Pioneer? Keine Ahnung, irgendwelche Sonden. So, am Montag gab es dann die Antimaterie-Ring-Meldung aus einer Quelle, die ich dann auch tatsächlich zitieren wollte. Die Radiowissen-Wissensnachrichten. Nicht nur der Saturn hat Ringe, auch um die Erde kreisen Partikel, die mehr oder minder dichte Bänder bilden. Darunter finden sich auch Ringe aus Antimaterie, vor allem sogenannte Antiprotonen. Den Nachweis dafür lieferte jetzt der Forschungssatellit Pamela. Theoretisch war Physikern schon lange klar, dass es solche Ringe um die Erde geben müsste. Antimaterie sammelt sich unter anderem in der Nähe von Magnetfeldern, also müsste sie sich auch rund um die Erde sammeln. Doch bisher fehlte dafür der Beweis. Die Frage, die sich mir aufdrängt, wenn ich höre, wir haben Antimaterie rund um unseren Planeten rumschwirren, ist das gefährlich? Weil also, wenn da irgendwie größere Mengen Antiprotonen rumschwirren und man da mit einem Raumfahrzeug durchflügt, zerbröselt man sich dann? Weil Materie, Antimaterie sind berühmt dafür, dass wenn die sich treffen, die eine größere Menge Energie freisetzen, E gleich mc Quadrat, und sich gegenseitig auflösen, die Teilchen. Von daher, so richtig beruhigend finde ich das nicht, zu wissen, dass wir eine größere Menge Antimaterie da draußen rumschwören haben. Aber hey. So, dann ist Rover Opportunity, Mars Rover Opportunity, der eine noch übrig gebliebene Mars Rover, nach jahrelanger Fahrt, nämlich am Rand eines Kraters angekommen, nämlich Endeavour heißt der. Jetzt müssen sie sich dann nur irgendwie einen Weg reinsuchen und dann können sie da loslegen zu untersuchen. Das ist, ich meine irgendwie 3 Jahre Fahrt. Nach fast dreijähriger Reise hat er mit dem Krater Endeavour seinen jüngsten Einsatzort auf dem roten Planeten erreicht, der Mars Rover Opportunity. Der Roboter soll dort Gestein untersuchen, das Menschen noch nie zuvor zu Gesicht bekommen haben. Die korrekte Formulierung wäre gewesen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Oder so. Egal. Wie die NASA mitteilte, Forscher erwarten spannende Erkenntnisse auf ihrer Suche nach Zeichen von Leben auf dem Planeten. Nachdem ja die Mars-Rover beide jeweils 90-Tage-Missionen hatten, war von Anfang an eigentlich nie abzusehen, dass sie irgendwie mal 3 Jahre in Richtung von einem Riesenkrater fahren könnten. Haben dann vor Jahren mal irgendwann beschieden, okay, wir machen das jetzt einfach mal, sind da losgefahren und sind jetzt tatsächlich angekommen. Also Opportunity ist ja der ältere von den beiden, Spirit und Opportunity gewesen. Der ist ja irgendwie ein Stückchen später als Spirit gelandet und ist deswegen jetzt der einzige Rover, weil von Spirit man nichts mehr hört und man von daher annehmen kann, dass Spirit irgendwann im Marswinter eingegangen ist. Aber ja. Also ja, es gibt auch ohne Shuttle immer noch Space-Meldungen, die es wert sind, erwähnt zu werden, aber eben keine bemannten Meldungen mehr. Apropos Shuttle, Discovery und Endeavour haben nämlich am Donnerstag die Plätze getauscht. Discovery war ja jetzt die letzten, lasst mich lügen, knapp 2 Monate im Vehicle Assembly Building untergebracht. weil die dritte Orbiter Processing Facility, OPF3, schon nicht mehr für die Shuttle zur Verfügung steht. Die ist, keine Ahnung, was da im Moment drin ist, aber die soll dann irgendwie demnächst mal irgendjemand anders übernehmen können. Und deswegen war halt das Problem, dass die drei Shuttle, die nach ihren letzten Missionen erstmal Mission Down Processing brauchten, so von wegen alles, was irgendwie nach einer Mission üblicherweise gemacht werden muss, um die Orbiter in einen sicheren Zustand zu versetzen, inklusive so Ekligkeiten wie wir bauen die Umspots ab und wir bauen das Reaction Control System vorne aus und verschiffen die in Richtung New Mexico, wo sie dann gereinigt werden, dass da nichts irgendwie Giftiges mehr drin ist. Und die Main Engines haben sie natürlich auch ausgebaut. Und jedenfalls war also Discovery eine Weile im Vehicle Assembly Building und Endeavour ist jetzt mit dem Mission Down Processing fertig. Weswegen Endeavour jetzt ins Vehicle Assembly Building zur Storage geschoben wurde. Und bei der Gelegenheit sind sich die beiden Orbiter natürlich draußen begegnet. So, da gibt es auch irgendwie Fotos von der NASA, wobei mir halt aufgefallen ist, irgendwie sehen die Shuttles ganz und überhaupt gar nicht mehr wie Shuttles aus. Dadurch, dass ihnen jetzt die Umspots fehlen und die Triebwerke und das RCS, fehlen halt irgendwie Teile. Und die sehen halt irgendwie nicht mehr shuttelig aus. Ja gut, Discovery ist ja auch kein einsatzfähiges Shuttle. Von Endeavour habe ich da jetzt noch nichts gehört, dass die irgendwie offiziell kein einsatzfähiges Shuttle mehr wäre. Aber ja. Und es wird auch irgendwie demnächst nochmal eine Runde geben, wenn Atlantis mit dem Mission Down Processing fertig ist. Dann wird die auch ins VAB geschoben und Endeavour dann rausgeholt. Und wie war das? Discovery soll irgendwie Ende des Jahres fertig für die Museumsdarstellung sein. Und dann irgendwie Anfang des nächsten Jahres in ihr finales Heimatmuseum verschifft werden. So, dann gab es einen Google-Crash. Da ist nämlich ein autonom fahrendes Auto von Google ist gecrashed. Und zwar angeblich zu einer Phase, als gerade nicht das Auto, sondern ein Mensch gefahren ist. Was sie natürlich sagen müssen, ist ja klar, weil wenn rauskommt, dass irgendwie die autonomen Autos auch autonom Crashs hinlegen könnten, dann wäre das mit dem Vertrauen in die autonomen Autos nicht mehr so groß. Und von daher völlig logisch. War in einen Auffahrunfall verwickelt. Nach Zeitungsberichten können sich die Roboterautos, welche Google als Forschungsobjekte entwickelt hat und seit dem vergangenen Oktober auf den öffentlichen Straßennetz erprobt, schneller und sicherer im Verkehr bewegen, bla bla bla bla bla. Angesprochen auf den Crash erklärte ein Google-Sprecher, zum Zeitpunkt des Unfalls habe der menschliche Fahrer das Auto von Hand gesteuert. Na, ist klar, dass sie das sagen, weil wenn sie zugeben müssten, dass irgendwie ihre Automatik auch Unfälle hinlegen kann, dann wäre das ein guter Grund, die Automatik dann einem lauten Proteststurm zum Opfer fallen zu lassen. So, Fanboy-Nachrichten. iOS 5, B5 ist am Samstag erschienen und gibt es auch irgendwie eine iTunes 10.5 Beta 5 und Apple TV Beta 4. Gibt es auch irgendwie, irgendwo tauchen dann tatsächlich Change Notes auf. Die sind mir allerdings immer zu lang, als dass ich sie hier reinkleben würde. Also ja, es gibt mal wieder irgendwie ein Beta und das, was da jetzt dran geändert sein soll, ist irgendwie, dass sie es mal ein bisschen sauber gemacht haben. So, es gibt jetzt auch schon irgendwo Gerüchte, wann Beta 6 zu erwarten wäre, so irgendwie bummelig in 2 Wochen oder so. Und vielleicht noch eine Beta 7 und dann wird es aber langsam auch mal Zeit, ne? Weil dann haben wir irgendwann demnächst September. Und wenn wir September haben, dann ist nicht nur hier Öhendorf, sondern dann ist vor allen Dingen auch die Zeit, wo dann iOS 5 erwartet wird. Es gibt übrigens immer noch Leute, die nicht wissen, wie man ein iPhone, was sich weigert, gerade runterzufahren, dann in einen harten Reboot setzt. Hatte ich gestern auf Arbeit. Kam ein Kollege und fragte mich, ich sei doch irgendwie so ein Apple-Nerd und ich würde mich doch auskennen hier, sein iPhone würde nicht mal runterfahren. Da habe ich ihm gezeigt, drückst du hier die beiden Knöpfe zusammen, so, plöpp, jetzt ist er aus. Dann kannst du ihn wieder anmachen. Danach machst du allerdings sinnigerweise nochmal einen Reboot. Weil er nämlich zwischendurch in einem unsauberen Zustand gewesen ist. Aber ja. Schraube, ja. Dann gibt es ein Spracheingerücht. Nämlich irgendwie in iOS 5b5 finden sich irgendwo versteckte Andeutungen einer Spracheingabe. Also es gibt da irgendwie so ein Mikrofon-Icon, was auf einer Tastatur auftauchen kann. Neben dem Länder-Select. Fragt mich nicht, macht irgendwie wahrscheinlich einfach die Leertaste ein Stück kleiner. Und da ist wohl auch irgendwie Spracheingabe auf der WWDC-Ankündigung mit dabei gewesen. Allerdings eben nicht groß gefeatured, sondern irgendwo unter ferner Liefen, wahrscheinlich irgendwo auf einer Folie drauf. Deswegen ist es mir nicht bewusst. Und soll von Nuance gepowert werden. So, die Vermutungen gehen dahin, dass sie die Verträge einfach jetzt noch nicht final fertig haben, weswegen sie die Dinger nicht offiziell zeigen. Aber wenn da eine funktionierende Spracheingabe käme, das würde ja die Usability nochmal einen Schwapp verbessern. So frei nach dem Motto, Leute, die irgendwie das Touchscreen nicht richtig oder nicht zielgenug bedienen können, wenn ihr das Gerät ansprechen könnt und es sich dann auch angesprochen fühlt. Ne, Computer. Das wäre schon mal irgendwie gar nicht schlecht. Und ja, nachdem ich ja nun inzwischen auch mal meine Finger an ein iOS 5 Beta 4 tun konnte, ja, ist nett. Das Einzige, was ich bisher noch nicht tun konnte, war mal irgendwie mit Smart Playlisten auf einem iOS 5 Beta 4 rumspielen, weil ist nicht mein Gerät gewesen. Aber ja. So, dann gibt es ein Galaxy-Verbot. Apple hat irgendwie es geschafft, Samsung vor Gericht zu tragen und zu verbieten, dass sie das Galaxy Tab 10.1 hier verkaufen. Und zwar Basis für das Verbot ist irgendwie ein Geschmacksmuster und nicht irgendwelche Patente. Und das Landgericht Düsseldorf. Bei Düsseldorf ist ein schöner Begriff, an dem man erkennen kann, dass Amerikaner kein Deutsch können. Die verhunzen das Wort. Aber ja, also jedenfalls das Landgericht Düsseldorf hat geurteilt, dass Samsung das Galaxy Tab 10.1 nicht verkaufen darf, eben aufgrund einer Klage von Apple. Und da gibt es wohl jetzt, ich weiß nicht, ob irgendwie aus dem Landgericht jetzt die Regelung komplett rausgefallen sein soll oder ob es da noch andere Verfahren gab. Auf jeden Fall überall außer in Niederlande dürfen Samsung ihr 10.1 Tablet nicht verkaufen, weil es wäre halt dem iPad zu ähnlich. Ist wohl so irgendwie im Wesentlichen die Formulierung. Und nächstes Ziel von Apple ist jetzt irgendwie Motorolas Xom. Wobei, also wenn es ihr mich fragt, müssen sie die Androiden-Tabletten nicht verbieten, sondern die Androiden-Tabletten können ruhig auf den Markt kommen und dann kann jeder sehen, der sich dafür interessiert, dass die Androiden-Tabletten weniger fertig rüberkommen als die iPads. Um mal vorsichtig auszudrücken. So. Habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Dann gibt es das Amazindl am Mittwoch. Amazon hat nämlich eine Kindle-Web-App gebastelt, die, Überraschung, Überraschung, auch einen Link zum Kaufen enthält. Na, und nachdem das eine Web-App ist, müssen sie sich halt nicht an die iTunes-Store-Regeln halten und können deswegen in der Web-App sonst was unterbringen. Es gab dann auch irgendwie Leute, die gesagt haben, ja, das ist jetzt der Tod von App-Store-Apps. Und ich grinse mir da ein und sage, vielleicht hat Apple das ja von Anfang an beabsichtigt, dass irgendwie Leute, die Zeug in ihrer Anwendung verkaufen wollen, eben nicht im App Store rumstehen. Nein, ist präzipitiert. Strength 50 von 100, Area 32 von 100. Es wäre mir jetzt nicht aufgefallen, wenn ich hier nicht gerade die Meldung bekommen hätte. 10.25 Uhr. Dann gibt's eine Klaufon-Klage. Nämlich, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dunkel dran erinnert, aber letztes Jahr, bevor das iPhone 4 offiziell angekündigt wurde, tauchte bei Gizmodo, beziehungsweise erst irgendwie bei Engadget war es, glaube ich, Fotos und bei Gizmodo dann ein ganz ausführlicher Bericht auf, irgendwie hier, das sei das nächste iPhone. Wie sich dann später herausgestellt hat, ist es tatsächlich das nächste iPhone, nämlich das iPhone 4 gewesen. Und zwar das eine iPhone 4, was dessen Besitzer, ein Apple-Engineer, in einer Bar vergessen hatte, wo dann jemand es gefunden hat und anstatt es irgendwie in seine Richtung wieder zurückgeben zu können, gegen Geld in Richtung Gizmodo verkauft hat. Und da ist jetzt also offiziell Anklage erhoben worden und zwar gegen den Finder und seinen Komplizen, aber nicht gegen Gizmodo, weil sich da wohl irgendwie der Staatsanwalt in dem Areal da nicht traut, es mal drauf ankommen zu lassen, ob denn Gizmodo sich auf irgendwelche Presserechte berufen kann, wenn sie gestohlene Waren kaufen. Beziehungsweise wenn sie Dinge kaufen, bei denen einigermaßen jedem, der irgendwie denken kann, klar sein kann, dass die Personen, von denen sie die kaufen, die gar nicht besessen haben können. Also zumindest nicht rechtlich korrekt besessen haben können. Aber da traut sich irgendwie der Staatsanwalt nicht, erst drauf ankommen zu lassen und von daher gibt es keine Klage gegen Gizmodo. Schade aber auch. Ja, ich sag die ganze Zeit Gizmodo. Und dann Google gegen alle, das Gejammer von letzter Woche ging nochmal eine Runde weiter. Weil Google an dem Konsortium nämlich gar nicht teilnehmen wollte, das haben sie dann irgendwann auch mal zugegeben, weil sie wollten nämlich die Nortel-Patente kaufen, um sich mit dem Patentportfolio gegen Klagen wehren zu können. Oder anders ausgedrückt, das, was sie anderen Leuten vorgeworfen haben. Ihr wolltet die Patente nicht, weil da so schöne Erfindungen drin sind, sondern ihr wolltet die Patente, um damit irgendwie gegen andere Leute vor Gericht zu ziehen. Das wollte Google auch. Die wollten wohl eher nicht klagen, sondern die wollten sich eher nur gegen Klagen wehren. Aber ja, das US-Patentsystem ist totally broken, unfixable. Ja, weil insbesondere im Softwarebereich es ungefähr überall Patente gibt und man ungefähr gar keine Software schreiben kann, die über Hello World hinausgeht, die nicht gegen mindestens ein Patent verstößt. Und wenn einen jemand also vor Gericht zerren will, dann kann einem locker passieren, dass man vor Gericht gezerrt wird. Punkt. Jetzt ist es eine gute Idee, nicht im Wald zu sein, sondern hier so eine freie Fläche zu nehmen, weil hier regnet es gerade nicht. Und ja, also dass Google nicht an dem Konsortium teilgenommen hat, das lag dann einfach daran, sie wollten die Patente alleine haben. Weil wenn sie an dem Konsortium teilgenommen hätten, dann hätten ihnen die Patente ja nicht gegen Microsoft, Apple und Co. geholfen. Ja, oder anders ausgedrückt, die Vorwürfe, die sie in die andere Richtung geworfen haben, von wegen, ja, ihr habt uns ja die Patente vor der Nase weggeklaut. Und die waren ja nie mehr als 1 Milliarde wert. Na gut, das mit der 1 Milliarde, ne, wenn sie dann irgendwie Pi-Milliarden bieten. Dann sagt Google selber, also wir bewerten hier offiziell mit unserem Angebot das als mehr als 1 Milliarde, weil 3,1 für 1 Milliarden ist irgendwie geringfügig mehr als 1. Aber ja. Ja, also die wollten selber irgendwie einen Patentkrieg mitmachen, als Partei an einem Patentkrieg teilnehmen. Ist ja auch ihr gutes Recht nach US-Recht, aber sich dann zu beschweren, rumzuheulen, nein, das geht doch gar nicht. Ne? Also wo sie wohl eher Mitgefühl für verdient hätten, wenn sie gesagt hätten, das amerikanische Patentsystem ist total fucked up. Wir wollen da nicht dran teilnehmen und hier, wir gehen da jetzt auch gegen vorne und wir machen jetzt Lobbyismus gegen das Patentsystem. Da hätte sie sich tatsächlich Freunde fangen können. So ist das, was da rübergekommen ist, ein, wir haben ja die Patente nicht bekommen. So, dann gibt's da fehlt ein S. Alaska schreibt sich mit einem S. Gibt's eine Alaska-Substanz? Das sind die Radio-Wissen-Wissensnachrichten. In einem Inuit-Dorf an der Westküste Alaskas machen sich die Einwohner wegen einer mysteriösen Substanz Sorgen. Nach einem Bericht der britischen Zeitung The Telegraph wurde sie in den vergangenen Tagen als Film auf dem Wasser im Hafen gesichtet. Später sei sie auch in Regenwassertanks aufgetaucht, mit denen die Einwohner Trinkwasser sammeln. Entsprechend der Stadtverwaltung sagt, es handele sich um eine orangefarbene Substanz, die auf dem Wasser schwimme und an Land pulverig werde. Frage, die da aufkam, war, ey, was zum Fick ist das? Eine berechtigte Frage, wenn es ihr mich fragt. Außerirdische Invasion? Das sind irgendwie irgendwelche Experimente des Militärs? Keine Ahnung. Aber, also das war eine Meldung von Sonntag. Am Dienstag gab es dann die Radio-Wissen-Welt-Nachricht. An einem einsamen Strand in Alaska wurden seltsame Klumpen angespült, glibberig und orange. Die Bewohner des Dorfs Kivalina fürchteten zunächst, es sei ein Umweltgift, das ihre Fischgründe zerstören könnte. Wissenschaftler der National Oceanographic and Atmospheric Administration, NOAA, haben jetzt geklärt, dass es riesige Mengen winziger Krebseier sind. Ihre orange Farbe haben sie von einem kleinen Fetttropfen, der wie Eiweiß und Dotter im Hühnerei als Vorratsspeicher für den Krebsnachwuchs dient. Die Bewohner sind allerdings immer noch nicht beruhigt, weil unklar bleibt, woher die Eierklumpen stammen und ob sie vielleicht von einer neuen eingeschleppten Krebsart stammen. Ja, also da tauchen irgendwie Krebseier in größeren Mengen auf. Also ich gehe mal davon aus, dass die beiden Meldungen miteinander zusammenhängen, auch wenn sie sich nicht aufeinander beziehen und die eine Wissen und die andere eine Weltnachricht ist. Aber also in Alaska tauchen irgendwie größere Mengen Krebseier auf. Warum? So, dann gibt es Google-Daten. Völlig überraschend hat Google mitgeteilt, dass sie auch auf europäischen Servern gespeicherte Daten den US-Behörden zugänglich machen. In der Vergangenheit habe das Unternehmen schon mehrfach Nutzerdaten aus Europa an US-amerikanische Geheimdienste weitergeleitet, erklärte ein Konzernsprecher auf Anfrage der Wirtschaftswoche. In den USA ansässige Unternehmen sind durch US-Gesetze wie den Patriot Act dazu gezwungen, auch im Ausland gespeicherte Daten auf Anfrage an die nationalen Behörden zu übermitteln. Google-Konkurrent Microsoft räumte bereits im Juni ein, europäische Daten aus seinem Cloud-Dienst Office 365 an US-amerikanische Regierungsstellen weiterzureichen. Datenschützer wiesen schon damals auf eine Unvereinbarkeit zwischen US-amerikanischen Antiterrorgesetzen und dem europäischen Datenschutzrecht hin, nach welchem Nutzer über eine Weitergabe ihrer Daten informiert werden müssen. Auch im Europäischen Parlament regte sich Unmut, eine öffentliche Stellungnahme der US-amerikanischen Behörden steht noch aus. Und wenn man dann meint, ja, die bösen Amerikaner, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn irgendwo in Deutschland eine Firma eine Cloud betreibt, auch deutsche Bedarfsträger an die Daten kommen. Da gibt es diese lustigen Sina-Boxen, die, soweit ich weiß, bei jedem Provider überall irgendwo im Netz rumstehen, die einfach mal alle Datenkommunikation, die da irgendwie durchs Netz fließt, sich schnappen können und an beliebig viele Bedarfsträger ausleiten können, ohne dass die Bedarfsträger voneinander wissen. Na, von daher gehe ich mal davon aus, das ist nicht irgendwie die bösen Amerikaner machen das, aber wir machen sowas nicht, sondern die bösen Amerikaner machen das, Punkt. Wir machen das auch. Habe ich mir am Montag reingeklebt. Auch am Montag gab es ein EPA-Loch. Jan Scheibal hat nämlich schon wieder ein Loch im EPA gefunden, im elektronischen Personalausweis. Und zwar dieses Mal ist es ein Loch, das die reiner SCT-Basisleser, also so die billigen Lesedinger, die bei Computerblöd mit beilagen, wenn man die mit der beiliegenden Software verwendet, dann kann man übers Web tatsächlich irgendwie auf die Fernsteuerung für den Leser zugreifen und kann den benutzen. So, und wenn man dann noch die PIN hat, da hatte er vor einiger Zeit mal irgendwie, ja, wenn man da irgendwie das Ausweis-App-Fenster nachahmt und der Anwender da gerade nicht genau hinguckt, dann tippt er hier einfach seine PIN ein und dann hat man die PIN und man kann den Leser fernsteuern oder anders ausgedrückt, man weiß, was der Anwender weiß und man hat Zugriff auf das, was der Anwender hat. Something you know, something you have. Two-Factor Authentication gebrochen. Huch. Na, also, ja, sicher geht anders. Oder anders ausgedrückt, wenn man einen elektronischen Personalausweis im Internet einsetzen will, dann verwendet man sicherheitshalber auf gar keinen Fall einen Basisleser. Weil der kann ja gar nichts. Na, also was man dann haben will, waren Standard, Komfort. Komfort war, glaube ich, irgendwie die höchste Stufe. Lesegerät mit eigener Tastatur, mit eigenem Display. Wo man eben die PIN-Eingabe nicht irgendwo am Komposter macht, sondern die PIN-Eingabe am Leser macht. Wo der Leser selber einem auch anzeigen kann, was er gerade von einem will. Also, wenn man denn den Ausweis irgendwo einsetzen will. Nicht, dass man den Ausweis irgendwo einsetzen könnte. Deswegen ist dieses Sicherheitsloch jetzt gerade kein gigantisches Problem, weil es gibt keine praktischen Anwendungen für den EPA. Ne? Wäre der EPA nicht gescheitert, wäre das jetzt ein Problem. Dadurch, dass der EPA praktisch gescheitert ist, ist es kein Problem. Also okay, es ist schon ein Problem, aber es ist kein großes Problem. Na, weil es gibt irgendwie keine größeren Anzahlen Funktionen, die man mit einem EPA ausüben kann. Also Schufa schickt einem weiterhin irgendwie Papier zu. Und also das Einzige, was man irgendwie tun könnte, irgendwelchen Petitionen unterschreiben. Huibu. So, dann gibt's Neues von der Mafia. Spanische Links. In Spanien festigt sich die Rechtsprechung zur Legalität von Links, von denen möglicherweise auch urheberrechtsverletzende Inhalte abgerufen werden können. Das Berufungsgericht in Barcelona hat in einem jüngst veröffentlichten Urteil klargestellt, ein Verweis sei nicht vergleichbar mit der Veröffentlichung eines Werkes, also werde nicht gegen das Copyright verstoßen. Mit Torrent-Links würden keine Inhalte reproduziert oder verbreitet, befand das Audiencia Provincial de Barcelona. Also es ging da um eine Klage der spanischen Rechteverwertungsgesellschaft Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, gegen die Online-Gemeinschaft IndiceWeb. Und da gibt es neben Foren- und Chatmöglichkeiten falsche Ringlinks. Und jetzt hat also das Gericht geurteilt, also das Veröffentlichen von Links auf irgendwo, wo man dann Daten finden kann, ist nicht ein Urheberrechtsverstoß. Was mir noch einfällt, ja. Braucht man da erst ein Gericht, um sowas Offensichtliches festzustellen? Die spinnen die Spanier. Beziehungsweise die spinnt die Mafia. Da habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Auch am Dienstag gab es Zolltrottel. Habe ich auch eine heiße Meldung. Das Landeskriminalamt, LKA Nordrhein-Westfalen, soll herausgefunden haben, dass die unter dem Namen No Name Crew bekannt gewordene Hackergruppe bereits vor 2 Jahren den privaten Rechner eines Zollbeamten mit einem Trojaner infiziert hat, berichtet die Tageszeitung Die Welt. Demnach hatte der Mitarbeiter eine dauerhafte Umleitung seiner dienstlichen E-Mails auf seine private E-Mail-Adresse eingestellt. Durch den Trojaner war aus der Ferne der Zugriff auf diese Mails möglich, die unter anderem dienstliche Dokumente enthielten. Auf Nachfrage von Heise Online, Heise Security, wollte die Pressestelle des LKA NRW die Darstellung der Welt nicht bestätigen. Von einer Trojaner-Infektion seines PCs eines Zollbeamten sei nichts bekannt. Heise Security liegen allerdings weitere Informationen vor, die den Bericht der Welt stützen. Allerdings geht daraus hervor, dass die ursprüngliche Infektion des Beamten-PCs nicht von der NN-Crew ausgegangen ist. Vielmehr wurden die Daten später in die Hände der Gruppe gelangt sein. Sollen die Daten später in die Hände der Gruppe gelangt sein, die sie für ihre Zwecke nutzte. Ob die Daten dann für den späteren Einbruch in den Server bei der Bundespolizeikaserne in Zwiesthal-Heimatsheim NRW benutzt wurden oder die unsichere Konfiguration den Einstieg erleichterten, ist unklar. Ich erwarte jetzt personalrechtliche Maßnahmen gegen einen Beamten, der zu blöd ist zu beraffen, dass seine dienstlichen Mails, wenn da Geheimnisse drinne stehen, bitte gefälligst nicht außerhalb des Dienstnetzes zu landen haben. Insbesondere nicht per Weiterleitung nach Hause. Hallo? Oder ist das zu viel Security verlangt? Ich glaube, es fängt wieder an. Wobei? Nee. Das ist nur der Wald. Der Server enthielt unter anderem vertrauliche Daten über das GPS-Ortungssystem Patras der Zollfahndung. Patras kann den Standort von Ermittlern, Tatverdächtigen, Fahrzeugen und Handys anzeigen. Daneben soll die NNQ42 weitere Behördenrechner infiltriert haben. Laut Bericht der Welt sollen Landeskriminalämter wie in Baden-Württemberg sich jetzt per Dienstanweisung an ihre Mitarbeiter wenden, dass die Weiterleitung von dienstlichen E-Mails auf private E-Mail-Adressen untersagt ist. Ja, man könnte aber auch zum Beispiel technisch erstmal gucken, wie viele Leute gibt es denn, die ihre E-Mails auf dem Server bereits umleiten. Und denen, die das dann tun, dann mal persönlich auf die Pelle rücken und ihnen mitteilen, warum das eine beschissene Idee ist. Aber hey. Dann gibt's Loch Bay. Durch eine schwere Sicherheitslücke bei eBay konnten Angreifer Cookies anderer Nutzer stehlen und somit die Kontrolle über fremde Accounts übernehmen. Auf einer Unterseite des Online-Auktionshauses wurde ein URL-Parameter nicht ausreichend überprüft und als Teil der Webseite wiedergegeben. Dadurch war Cross-Site-Scripting möglich. Angreifer konnten eBay.de-Links generieren, bei deren Aufruf beliebiger JavaScript-Code im Kontext der eBay-Domain ausgeführt wurde und damit Cookies rausleiten. Huch! Auf diese Weise war es auch möglich, das Cookie auszulesen und an einen fremden Server zu übermitteln. Entdeckt hat die Lücke der Leser Daniel Sparker. Als er die Lücke dem Unternehmen zuvor unter deren Kontaktformular gemeldet hat, erhielt er von eBay lediglich die Standardantwort mit dem Tipp, die temporären Dateien in seinem Browser zu löschen. Der Support-Mitarbeiter hatte offensichtlich keine Ahnung gehabt, sondern nur einfach Standard-Textbaustein, irgendwas, Blubber-Text hier weg. Und dann hat Heise sich Mühe gegeben, sich an eBay zu wenden und ist tatsächlich irgendwie geschafft. So, und dann habe ich hier erstmal alles geschafft, aber kann ja erstmal Augen-Update, das Auge nörgelt wieder. Wollte ich mal irgendwann erwähnt haben. Es ist auf der einen Seite ist das blöd, wenn das Auge nörgelt, ne, weil so quasi zu hoher Druck, tut weh, nicht schön. Auf der anderen Seite ist mir nicht ganz unrecht, wenn das Auge mitteilt, dass es mit den Tropfen jetzt nicht mehr glücklich ist, weil ich versuche ja gerade die Tropfen wieder loszuwerden. Also wenn ich in etwas weniger als einem Monat bei der Augenärztin aufschlage, da hätte ich gerne als Ergebnis, dass ich die blöden Tropfen nicht mehr nehmen muss, weil die Beta-Blocker, der Beta-Blocker in den Augentropfen, der macht depressiv. Und ich möchte Ende September definitiv nicht neben der Marktsaisonende neben dem Marktsaisonende-Zeitpunkt auch noch depressiv machende Augentropfen haben. Das will ich nicht. Ich fand das Ende vom Shuttle schon schlimm genug. So, dann habe ich außerdem mir jetzt schon mal einen Spaß gemacht und mich mal hingesetzt und mal mit dem Kalender ausgezählt, wo ich dann nummernmäßig am Jahresende ankomme und festgestellt, naja, also wenn ich jetzt gar nichts mehr mich extra anstrenge, dann müsste ich, wenn ich jeden Freitag eine Podcast-Folge mache, inklusive die vor Weihnachten, müsste ich bei 297 für den Jahresrückblick wieder rauskommen. Wenn ich dann noch eine 28C3 Podcast-Folge mache, komme ich bei 298 raus. Das ist ganz dicht dran, aber noch nicht ganz ein Treffer. Ich hätte nämlich gerne den Jahresrückblick auf 299, damit ich das Jahr dann in KW1 offiziell mit der Nummer 300 anfangen kann. Ist doch dann KW1, oder? Habe ich hier nicht auch irgendwo den Kalenderwochenrechner? Nee, natürlich habe ich den hier. Ganz vorne. Da, wo jetzt die 32 steht. Weil ich hätte ganz gerne nächstes Jahr mit 300 angefangen. Von daher, Week of Date. Das ist die 1, genau. Das hätte ich gerne. So, und von daher hatte ich da also jetzt mir mal eben kurz durchgezählt, so ja, ich komme bei 297 bzw. 298, wenn ich 28C3 Podcast mache. Und habe mir aber überlegt, ich würde aber gerne bei 300 rauskommen, beziehungsweise für den Jahresrückblick bei 299. Und dann am nächsten Tag, was dann glaube ich irgendwie ein Sonntag ist, gleich wieder losziehen und dann die Nuller-Folge fürs Jahr aufnehmen. Und entsprechend habe ich mir dann überlegt, okay, also mir fehlen mindestens eine Folge, die auch sinnigerweise drei Teile haben sollte, damit die sonst nicht mich da irgendwo reinwirkt. Und habe mir da schon überlegt, so, was könnte ich denn machen? Und eine Überlegung war, wenn hier in knapp 3 Wochen, nee, stimmt gar nicht, wenn in knapp 2 Wochen hier Öhendorf aufgebaut wird, dann will ich hier einfach mal rumziehen und jeden Tag einfach mal irgendwie was aufnehmen und habe dann nur noch das Problem, dass ich entweder nochmal eine zweite Folge brauche oder 28C3 was machen muss, wo ich aber wahrscheinlich ja eh wieder nicht hinfahren kann, weil die da keine Tickets verteilen und von daher, ja, oder alternativ, wenn irgendwie das Auge dann irgendwann mal wieder eine OP braucht, da dann irgendwie einen Dreiteiler draus machen. Also Dreiteiler muss es schon sein, weil dadurch, dass ich mir immer die alten Folgen anhöre, wenn sie gerade frisch aus dem Feed rausfallen, ich jetzt gerade beim Jahresrückblick 2010 angekommen bin, hätte ich ganz gerne, dass die immer zusammenpassen. Dass ich also dann eine Teil 1 Folge anhöre, wenn ich auch eine Teil 1 Folge gerade neu veröffentliche. So, mit 100 Einträgen im Podcast-Feed funktioniert das nicht, ist eine gerade Anzahl. Ich habe aber 99, wenn ich dann irgendwie 33 Wochen drin habe. Deswegen brauche ich immer mal so einen Einteiler, aber auch nur einen. Einen so alle 33 Wochen. Und von daher, ja, passt das alles noch nicht so ganz. Aber da bin ich gerade am Überlegen, beziehungsweise der Einteiler dieses Jahr könnte dann wieder die Weihnachtsfolge werden. So der klassische Klassiker, wenn dann zu Weihnachten sowieso keine Nachrichten da sind und ich mit einer Teilfolge auskomme. Aber hey. So, und da habe ich mir also jetzt schon überlegt, also hier den Aufbau kann ich mal kommentatorisch mitnehmen, wenn der denn passiert. Deswegen ist das so eine gute Idee, wenn man sich so früh schon mal mit dem Kalender hinsetzt. Also was heißt so früh, ist halt noch ein Vierteljahr bis Weihnachten. Na, aber hey, die Marktsaison endet Ende September. Und genau, das hatte ich mir da noch überlegt. Für den Fall, dass ihr noch irgendwie kreative Ideen habt, was ihr unbedingt mal hören wollt, was nicht eine normale Folge ist, wobei ich mir noch nicht überlegt habe, wann ich die dann veröffentliche. Also okay, die kommt eine OP, ja oder nein, entscheidet sich ja dann kurz nach Öhendorf. Von daher könnte ich da einfach dann schon mal die Folge rauslassen. Da habe ich auch ein bisschen Urlaub. Und 298 alias 28C3 käme dann zwischen Weihnachten und Jahresrückblick/Neujahr. Da ist halt nur die Frage, was ich da dann noch aufnehme, wenn ich nicht eine 298 alias 28C3 mache. Ich habe Probleme. Das sind Luxusprobleme. So, genau. Dann kommen wir einfach mal in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es vom Hohenwisch steht Samstag 15.32 Uhr Shore Patrol mit The Irish. 5 Minuten 33, für den Fall, dass ich es noch nicht erwähnt habe. Und dann kommt hier was, das ist eine Reihe. Das hier ist der Anfang einer Reihe. Die geht auch ein bisschen. Das ist beabsichtigt, dass die auch ein bisschen geht. Nämlich, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Es gibt ein paar schicke Bücher von George R.R. Martin. King of Thrones. Nee, King of Thrones? Game of Thrones. Beziehungsweise Dingens of Ice and Fire. Ich komme gerade nicht drauf. Ich lese da mich da zwar gerade durch, aber ich komme nicht drauf, wie das Ding richtig heißt. Egal. Und da gibt es jedenfalls in USA eine Fernsehserie von HBO, alias Bezahlfernsehen. Und die haben im Gegensatz zu anderen Fernsehsendern, wie zum Beispiel hier, haben die es ganz gut drauf, Werbung zu machen. Und dadurch sind die mir damals mal aufgefallen. Und dann habe ich mal geguckt, ob ich irgendwie an die Bücher rankommen kann. Ja, kann ich. Und da gibt es jetzt auch irgendwie schon das 5. Buch. Da bin ich noch nicht dran. Da muss ich mal gucken, ob ich da nicht noch irgendwo rankommen kann. Da komme ich bestimmt auch. Und da gibt es jedenfalls also eine Fernsehserie und die hat ein recht gut erkennbares Intro-Musik. Und diese Intro-Musik ist relativ beliebt, dass da sich auch Musiker mal hinsetzen und mal gucken, ob sie da nicht was Hübscheres draus gebacken kriegen. Wie zum Beispiel mit einem Piano. Ja, 2 Minuten 8 ist das lang. Game of Thrones Intro-Cover-Version in Piano. Kriegt ihr dann auf die Ohren. Könnt ihr euch einfach mal anhören. Also ich habe das Problem, dass das ganz böse Ohrwurm macht, wenn ich da irgendwie mir das anhöre. So, und dann kann ich nochmal gucken, ob ja alle Teilfolgen grün sind. Teil 1 ist grün. Teil 2 ist grün und Teil 3 kann ich von unten hochscrollen. Teil 3 ist nicht grün, weil ich das Maßwasser da oben nämlich nicht grün gegeben habe. Also jetzt ist das grün. So, genau. Und dann regnet es jetzt gerade sogar gar nicht. Oder nicht doll. Was der Grund ist, warum ich das hier jetzt aufgenommen habe. Hier und nicht da, wo ich sonst immer aufnehme. Ja, so, genau. Und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Für den Fall, dass ihr mir zum Beispiel Feedback zukommen lassen wollt, könnt ihr mich @compot erwähnen, einen Kommentar im compiblog.de unter compot 277 Teil 3 hinterlassen, mir eine Mail an compiblog@googlemail.com schicken oder mich bei Google Plus erwähnen. Oder irgendwie anders kreativ sein, weil ich suche halt noch irgendwie einen Inhalt für einen Compot 298, wenn der kein 28C3-Podcast wird. Ich will ja was in der Hinterhand haben, was ich dann schon fertig aufgenommen habe und dann nur noch veröffentlichen muss. Ja, ich bin da eigen. Ich will bei 300 rauskommen im nächsten Jahr. So. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Shore Patrol The Irish und dem Game of Thrones Piano. Und bis zum nächsten Mal, was voraussichtlich unter Umständen nächste Woche sein könnte, wenn ich nicht in Sierhagen absaufe am Sonntag oder irgendwas anderes dazwischen kommt. To stay there by the Irish, to help them fight against the English. Because up until then the Irish were still fighting in sort of guerrilla tactics and they weren't had the ability to fight in open war. Fair. I've got to jump on him now. Anyway, so... They were offered hands in marriage and castles and lots and lots of land to stay. And it's called the Gallaglass, but it's named the Irish. Please.